Book 2 28 28 28 Di hotel Pengaduan Im Hotel Beschwerden Im Hotel Beschwerden Pancuran airnya tidak berfungsi. Die Dusche funktioniert nicht. Die Dusche funktioniert nicht. Tidak ada air hangat. Es kommt kein warmes Wasser. Es kommt kein warmes Wasser. Dapatkah Anda memperbaikinya? Können Sie das reparieren lassen? Können Sie das reparieren lassen? Tidak ada telepon di kamar. Es gibt kein Telefon im Zimmer. Es gibt kein Telefon im Zimmer. Tidak ada televisi di kamar. Es gibt keinen Fernseher im Zimmer. Es gibt keinen Fernseher im Zimmer. Kamarnya tidak memiliki balkon. Das Zimmer hat keinen Balkon. Das Zimmer hat keinen Balkon. Kamarnya terlalu berisik. Das Zimmer ist zu laut. Das Zimmer ist zu laut. Kamarnya terlalu kecil. Das Zimmer ist zu klein. Das Zimmer ist zu klein. Kamarnya terlalu gelap. Das Zimmer ist zu dunkel. Das Zimmer ist zu dunkel. Mesin pemanasnya tidak berfungsi. Die Heizung funktioniert nicht. Die Heizung funktioniert nicht. Pendingin ruangannya tidak berfungsi. Die Klimaanlage funktioniert nicht. Die Klimaanlage funktioniert nicht. Televisinya rusak. Der Fernseher ist kaputt. Der Fernseher ist kaputt. Saya tidak menyukainya. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Itu terlalu mahal untuk saya. Das ist mir zu teuer. Das ist mir zu teuer. Apakah Anda punya sesuatu yang lebih murah? Haben Sie etwas Billigeres? Haben Sie etwas Billigeres? Apakah di sekitar sini ada penginapan murah untuk Pelajar? Gibt es hier in der Nähe eine Jugendherberge? Gibt es hier in der Nähe eine Jugendherberge? Apakah di sekitar sini ada penginapan murah? Gibt es hier in der Nähe eine Pension? Gibt es hier in der Nähe eine Pension? Apakah di sekitar sini ada restoran? Gibt es hier in der Nähe ein Restaurant? Gibt es hier in der Nähe ein Restaurant?